Kapitel 16. Es war dunkel und es war kalt. Er spürte etwas, wo wusste er nicht, aber ihm wurde wieder wärmer. Dann vernahm er ein Geräusch, eine Stimme. Erst nur leise und weit entfernt und dann so laut, als würde sie direkt auf seiner Ohrmuschel verweilen. Die Stimme umhüllte ihn mit einer samtig kuscheligen Wärme und irgendwie kam sie ihm so bekannt vor, als wäre sie seine eigene. Aber egal, wie sehr er sich auch konzentrierte, er konnte sie nicht einordnen. Trotzdem war sie ihm vertraut und in keinster Art und Weise feindselig. Er gab auf, konzentrierte sich völlig auf sie und wurde von ihr aus der Dunkelheit ins Licht geleitet. Mote fühlte sich, als wäre er zu Hause. Es roch angenehm nach Orangen und es war wohlfühlend warm. Mit einem brummenden Kopf kam sein Verstand langsam wieder in die Realität zurück. Ein großer Felsen fiel ihm vom Herzen und eine immense Freudenwelle überrollte ihn. Es war alles sehr dunkel und Motos Augen konnten sich nur schwer daran gewöhnen, aber er war sich zu 100%ig sicher, dass es seine Mutter war, die vor ihm auf einen Hocker saß. »Mama, bist du das?« fragte er mit leiser Stimme. Und im gleichen Moment hatte er sich schon nach vorne gebeugt, um seine Mutter an sich zu reißen, sie fest an sich zu pressen und am liebsten nie wieder loszulassen. Sein Kopf ruhte auf ihrer Schulter, die Finger krallten sich fest an ihren Rücken, aber nach ein paar Sekunden drückte sie ihn von sich. Ihr Blick war wie der eines Fremden. Die Gesichtshaltung so passiv und neutral, dass Moto irritiert dreinschaute und wie paralysiert in ihr junges, hübsches Gesicht starrte. Die Haut war rein, faltenlos und ohne die dunkle Narbe, wie er seine Mutter in Erinnerung hatte. Erst jetzt registrierte er, dass sie sich auch nicht zu Hause befanden. Stattdessen an einem dunklen Ort, wo nur durch eine schmale Öffnung neben der Tür das Licht des hellblauen Himmels einfiel. Das einfallende Licht brach an den schmalen Fugen zwischen den nackten Felsquadern und erzeugte so ein verzerrtes Abbild des Fensters. Ansonsten war der Raum kahl und spärlich. Außer dem Bett, auf dem Moto saß, einem weiteren und dem Hocker gab es nichts. Mit weit aufgerissenen Pupillen kniete er vor ihr auf dem Bett. Er wollte etwas sagen, aber er wusste nicht was. Irritation brachte ihn fast um den Verstand. Denn auf der einen Seite zeigten seine Augen das Bild seiner Mutter, aber alle anderen Sinne widersprachen dem und taten dies als unmöglich ab. Sie war wie ein Spiegelbild, ein verwunschenes Spiegelbild, aus dem alle Fehler retuschiert wurden. Plötzlich zuckte ihr rechter Mundwinkel nach oben. Sie grinste leicht und gab ein kurzes Hi von sich. »Das stimmt, ich sehe nur so aus.« Dann grinste sie wieder und kicherte leise. Dieses irritierte Moto nun noch mehr und so langsam fühlte er eine gewisse Feindseligkeit ihr gegenüber. »Guck doch nicht so mürrisch, ich will dir nichts Böses.« Wer bist du?« »Nur ein Abbild von Sira, eine per Körper manifestierte Stimme, deren einziger Sinn die Kommunikation zwischen dir und ihm ist. Und doch bin ich viel mehr«, antwortete sie kühl und gelassen und trotzdem mit einem leicht traurigen Unterton. Sie hielt ihm ihre Hand hin, aber Moto zuckte zurück. Ekel gegenüber der in dem Spiegelbild eingeschlossenen Kreatur tat sich in ihm auf. Ekel und kurz danach auch eine Spur von Mitleid. »Bist du ein Mensch?« »Wir auf Ruxina haben alle einen bewussten Sinn, eine Bestimmung, wenn du so willst.« »Das beantwortet meine Frage nicht. Woher willst du wissen, dass du ein Mensch bist?« »Ich bin ein Mensch.« Kurz schweifte ihr Blick missmutig ab. Sie stand vom Hocker auf und wandte Moto den Rücken zu. »Dabei hatte ich so gehofft.« Sie sprach so leise, dass es schon fast ein unverständliches Flüstern war, und nach einer kleinen Pause wirbelte sie wieder herum und schrie ihn fast schon an. »Erinnerst du dich denn nicht?« Moto wäre vor Schreck fast das Herz stehen geblieben. Auch wenn es wohl nichts bringen würde, zog er aus Reflex und zum Schutz die hauchdünne Wolldecke ein Stück höher. Er zitterte. Der Schreck saß ihm immer noch in den Knochen. Die seltsame Kreatur flößte ihm eine Heidenfurcht ein, die ihn in einen Käfig, nicht real, nicht unreal, einsperrte und mit Fesseln aus Desorientierung, Deplatziertheit und Einsamkeit an Füßen und Händen festkettete. Sie war seiner Angst bewusst. Mit sorgenvollem Blick betrachtete sie ihn, schien kurz zu überlegen und kam dann mit kurzen Schritten näher. Sie stand genau vor ihm, streckte ihm die Hand entgegen, aber Moto schlug sie von sich. »Ich will dir doch nur helfen. Ich kann dich deiner Angst berauben. Du musst mich nur lassen.« »Nein, fass mich nicht an, du Monster!« Moto war aufgesprungen und vom Bett gehüpft. Vor Zorn und Wut presste er seine Hände so stark zur Faust zusammen, dass sich die Fingernägel schon ins Fleisch schnitten. Es war das ihn zutiefst verletzende falsche Spiegelbild seiner Mutter, dem er nichts anderes als Hass, Abneigung und Schmerz entnehmen konnte. »Gott riet mir zu dem Aussehen, da es dir vertraut vorkommen sollte. Aber auch Gott kann sich mal irren. Aber warte!« Der Raum versank im gleißenden Meer. Moto traute seinen Augen nicht. Ihr Körper verformte und veränderte sich in einem Sekundenbruchteil zu einer neuen Frau. Ebenfalls sehr menschlich, mit großen tiefblauen Augen und mit langen hellgrünen Haaren, die fast bis zum Boden reichten. »Vielleicht mache ich dir jetzt keine Angst mehr.« »Was bist du eigentlich?« fragte er mit einem abwertenden Ton und schritt instinktiv so weit zurück, dass er mit dem Rücken an die Wand stieß. »In der Welt des Manas ist der Körper nur eine Variable und der Geist das Feste sowie das Unveränderliche, das uns zu uns macht. Ich sehe nichts von deinem Geist.« Kurz grinste und kicherte sie erneut. »Du denkst immer noch in den engen Passagen eines humanen Verstandes.« Wieder baute sich in ihm eine Anspannung auf. Er konnte und wollte ihr nicht vertrauen. Jederzeit war er auf einen eventuellen Hinterhalt gefasst. »Es wäre für dich wirklich einfacher, wenn ich dich berühren dürfte.« »Würdest du dich erinnern, würdest du das alles auch verstehen?« »Ich weiß überhaupt nicht, wovon du sprichst.« »Genau darum geht's ja eben. Fühlst du dich denn nicht heimisch hier?« »Heimisch? Ganz bestimmt nicht. Warum sollte ich auch?« »Weil das hier der Ort deiner Erschaffung ist. Genau wie ich bist du ein Teil Gottes, geschaffen, um das Raum-Zeitfenster zwischen den beiden Welten zu öffnen. Aber dir war es nicht möglich, deine Aufgabe zu erfüllen. Du bist auf dem Schlachtfeld gestorben und wir haben dich reinkarniert, damit du deine Reise fortsetzen konntest. Wie du siehst, sind wir keine Feinde, sondern deine Brüder und Schwestern.« Moto sah dies überhaupt nicht so. Das ihm zuvor sich ratende Gefühl wurde noch stärker und stellte Misstrauen ihren Lügen gegenüber ein. Er wollte nichts von dem, was sie erzählte, glauben, und selbst wenn er es wollte, würde seine von Emotionen und inneren Konflikten geplagter Verstand es nicht realisieren können. Flucht kam ihm in den Sinn und wurde zum einzig Sinnvollen. Flucht vor dem, was passiert war, was gerade passierte und was noch passieren würde, wenn er nichts tue. Mit nur 2-3 Sätzen war er an der Tür. Er drückte die Klinke runter und es tat sich nichts. Sie war weder verschlossen noch blockiert, aber trotzdem so undurchdringlich wie eine Felswand. Er selbst war blockiert. Seine Hand reagierte nicht auf die Befehle des Hirns und seine Beine fühlten sich so unbeweglich und schwer an, als wären sie zentnerschwere Betonsäulen. »Ich kann dich nicht gehen lassen. Lass mich sofort hier raus!« »Es ist dir nicht erlaubt, noch nicht. Du musst dich Gottes Willen unterwerfen, sonst bist du dem Untergang geweiht. Moto, du musst diese primitiven Gefühle hinter dir lassen. Sie verwehren nur deinen Geist und unterdrücken deine Erinnerung an die Wahrheit.« Die Gefühle kochten in seinem Inneren, sie brodelten und schäumten. Alles in ihm pendelte sich zu einer einzigen Emotion ein, zur nackten Wut. Und damit gleichzeitig auch zum unbändigen Drang nach Zerstörung, um die Wut wieder kompensieren zu können. »Mich interessiert der ganze Scheiß nicht, überhaupt nicht. Ich will nur nach Hause zurück. Ich will, dass alles wieder so ist, wie es früher einmal war, mehr nicht.« Erst zuckten seine Gliedmaßen nur und dann hatte er die Kontrolle wieder zurückgewonnen. Wütend riss er die Tür auf, stürmte hinaus ins Freie und ließ eine sichtbar verwunderte Frau zurück. Kühle, angenehm frische und belebende Luft. Ein schier endloses Meer aus Baumgipfeln mit vom seichten Nebel bedeckten Flüssen, Bächen, Rinnsalen bis hin zu großen Seen. Im Hintergrund ragten gewaltige Bergrücken und Gipfel empor, die das Tal wie eine Zange einschlossen. Es war ein atemberaubender Anblick und all sein Zorn und die auf ihn einhämmernden Gedanken und Ängste waren verschwunden. Seine Lunge füllte sich bis zum Rande mit dem so unglaublich wichtigen Lebenselixier, ohne dass er jämmerlich krepieren würde. Dies war ihm noch nie zuvor so klar und so bewusst gewesen und ebenfalls nicht, wie freudig und schön das bloße Atmen doch ist. Die Menschen vergessen es, dachte er. Sie vergessen, wie schön es ist, einfach nur da zu sein, zu existieren, zu leben und über die Zeit hinwegzuschweben. Scheinbar aus dem Nichts stellte sich eine wohlfühlende Zufriedenheit ein. Er genoss den Anblick der merkwürdigen Bäume und bedachte die Einzigartigkeit eines jeden und wie schön diese Individualität doch ist. Einige der Bäume hatten Stämme so dick wie ein Wolkenkratzer und auch deren Höhe. Andere waren am Fuße genauso voluminös und wurden dann beinahe pyramidal zur Krone schmaler. Aber egal welcher Baum, jeder stellte eine ganz eigene Welt dar, einen Lebensraum für eine immense Anzahl von verschiedensten Formen des Lebens. Wie lange er schon vor dem steilen, gut 300 Meter in die Tiefe gehenden Abhang auf dem flachen Rücken der kammförmigen Berge hinter ihm verweilte, wusste er nicht. Er war der Relation der Zeit verfallen, der Realisation des menschlichen Geistes, der manches Mal die Zeit nur tröpfeln und manches Mal wie Sand in den Händen fließen ließ. Und dann bemerkte er sie. Wie lange sie dort schon stand, wusste er nicht. Und er bemerkte sie auch erst, als sie ihn ansprach. Das sind Ruxinas Wälder. Wunderschön, nicht? Zum Antworten kam Moto jedoch nicht mehr, denn plötzlich drang das mehrmalige Aufschreien aufgeregter Frauenstimmen an sein Ohr. Wie aus dem Schlaf gerissen, drehte Moto sich um. Vor ihm erstreckten sich die kilometerlangen Bergrücken und am Fuße, wie ein Gürtel, die unzähligen in den Fels getriebenen Wohnzellen. Sie wirkten allesamt gleich. Immer ein rechteckiges Fenster ohne Glas und eine Tür aus einfachem Holz. Aus einer dieser Wohnzellen waren die Schreie gekommen und aus der flog nun auch die Tür in tausend Teile zerspringend aus den Angeln. Eine leuchtende, konturenbetonte Figur raste durch die nicht mehr vorhandene Tür ins Freie, stoppte kurzzeitig und bewegte sich dann mit rasender Geschwindigkeit auf Moto zu. Er wusste sofort, wer es war, und sein Herz machte einen gewaltigen Freudensprung. »Samuel, ich dachte schon, du wärst tot!« Der alte Mann kam zum Stehen. Das Leuchten verschwand wieder. Er wirkte sichtlich nervös, und Moto konnte dieselbe Verwirrtheit in seinen Augen lesen, die auch er verspürt hatte. »Moto, man hat mir ganz verrückte Geschichten erzählt!« »Ich will nur nach Hause, Samuel. Nur nach Hause, mehr nicht«, sprach er leise, stürmte dann auf den Alten zu und presste ihn fest an sich. Tränen rollten. Die Zufriedenheit war wieder zerschlagen. Samuel legte schützend seine Hände um ihn, wie ein Vater seinen Sohn. »Ich bitte euch inständig, lasst den Jungen frei. Was wollt ihr von ihm? Er hat niemanden etwas getan.« »Wir wollen doch nichts Böses. Warum seid ihr Menschen immer nur so aggressiv? Er hat den Grund seines Erschaffens erfüllt. Er hat das Dom K erschaffen. Die Sphäre des Glücks, wie ihr fälschlicherweise angenommen habt. Moto soll hier nun in Glückseligkeit leben, bis er stirbt.« »Glückseligkeit? Wie soll er glücklich sein, wenn ihr ihn dazu benutzt habt, alles zu vernichten, was ihm lieb und teuer war? Wie, wenn seine Familie tot ist und ihr ihn zwingt, hier zu bleiben? Er muss sich Gottes Plan beugen, wie wir alle es hier tun. Er ist kein Mensch und ist somit auch nicht euren moralischen Vorstellungen unterworfen. Er ist wie wir für einen bestimmten Zweck erschaffen worden. Also hat er auch nicht seine Familie verloren, weil er an eine Illusion geglaubt hat. Und wir Ruks sind seine wirkliche Familie. Wir Ruks, die Kinder Gottes, sind nur geschaffen, um Gottes Plan zu folgen. Du, ein Mensch, wirst dies niemals verstehen können. Aber Moto hingegen weiß dies tief im Inneren. Nur haben die menschlichen parasitischen Weltvorstellungen ihn noch im Griff und verdrängen dies. Gott? Gott soll hier auf diesem Planeten sein? Aber was soll das für ein Gott denn sein, der seine Kinder verurteilt, andere Kinder als Werkzeuge missbraucht, um seine ersten zu ersetzen? Ich glaube dir kein Wort. Warum sollte ein Gott denn diesen Planeten erschaffen, nur um eine andere aufzubauen? Gott ist doch allmächtig. Das hier ist kein Planet, sondern ein Asteroid, mit dem atmosphärisierten, stark bewaldeten Areal hier. Es ist ja klar, dass dein primitiver Verstand zweifelt. Gottes Macht beruht auf unserem Glauben. Er braucht uns, wie wir ihn. Gott erhält diese Welt am Leben und wir opfern die Bäume des Waldes im Tempel der Erschaffung. Ihr opfert Holz? Was macht denn das für einen Sinn? Wie dumm du bist. Ich erzählte doch gerade... Klappe! Sag mir, warum ihr auch mich hierher gebracht habt. Es ist ein Naturgesetz des Dom-Kars. Das Dom-Kar kann nur auslöschen, was es auch einst geschaffen hat, dessen Kinder und alles das, was von denen geschaffen wurde. Du hingegen bist ein Abkömmling der antiken Menschen, und weil das Dom Ka dich nicht töten konnte, aber die ganze Welt restrukturieren musste, hat es dich hierher gebracht. Und wie kommen wir wieder zurück? Wieder mit Hilfe von diesem Dom Ka? Es ist doch ein Portal, stimmt doch? Die Frau hatte die Arme hinterm Rücken verschränkt. Sie verzog keine Miene und antwortete auch nicht. Sie starrte einfach durch Samuel hindurch, als wenn er aus Luft wäre. Hey, jetzt antworte! Aber sie agierte immer noch nicht. Egal, ich werde schon einen Weg finden, auch ohne deine Hilfe. Es wird euch nichts nützen. Die Welt, wie ihr sie kennt, gibt es nicht mehr. Was du tust, ist völlig irrelevant. Der Junge jedoch wird hier bleiben. Dafür musst du erst einmal an mir entlangkommen. Sie antwortete nur mit einem abwertenden Grinsen und stolzierte sicheren Ganges auf sie beide zu. Der Alte ließ Moto wieder los, ging in eine defensive Haltung und dann überschritt sein Körper wieder einmal die Phasen des Sichtbaren. »Keinen Schritt näher!« drohte er, und nach einem Moment des Wartens stürmte er auf die ihn ignorierende Frau los. Seine Hände spreizten sich und schnellten nach vorne, um sie wegzustoßen, aber seine Handflächen sollten sie nie erreichen, denn in Windeseile und schier mühelos war sie ein Satz nach vorne geflitzt. Moto sah sie auf sich zukommen, wollte weglaufen oder springen, ducken oder gar die Flucht nach vorne wagen, aber jeder noch so flinke Instinkt, Reflex oder Gedanke war viel zu spät. Er spürte ihre ausgestreckte Handfläche an der Schulter und danach war nichts mehr, wie es früher einmal war. Ein fragmentierter Bilderstrom schwemmte wie ein Tsunami durch seinen Kopf und schlug gegen den Wall seines Ichs, als würden sie eine innere Tür eintreten wollen. Und so dauerte es nicht lange, bis der schützende Zweifel zu bröckeln begann und eine existenziell erschütternde Wahrheit sein Bewusstsein zu überfluten drohte. Mutos Knie waren butterweich und konnten seinen Körper nicht mehr länger halten. Er sackte in sich zusammen und glitt in ihre Arme. »Lass ihn sofort los!« Samuel war kurz zum Stehen gekommen, wandte sich zu ihr um und raste wieder auf sie zu. Doch plötzlich ging es nicht mehr weiter. Keine Faser seines Körpers reagierte mehr, wie zu Eis erstarrt war er ruckartig stehen geblieben. Ein kreischender Schmerz floss durch seine Nerven, all seine Muskeln verkrampften sich. Zwingendermaßen sank er zu Boden und krümmte sich vor Schmerzen. Samuel besaß keinen blassen Schimmer, was mit ihm passierte. Der Schmerz war einfach zu intensiv, als dass er sich darüber Gedanken machen konnte. Es brannte am ganzen Körper und die aufkommende panische Todesangst ließ das Blut schon aus den Poren seiner Haut quollen, dass er buchstäblich Blut schwitzte. Er dachte schon, es wäre endgültig aus. Da normalisierte sich alles wieder. Erschöpft atmete er tief ein und aus. Seine Muskeln taten zwar immer noch weh, aber gegenüber dem davorigen wirkte dieser nur verblasst, nur wie ein jämmerlicher Schimmer seines Maximums. »Ich habe dich ja gewarnt, aber ihr Menschen hört ja nie auf andere. Das zeigt mal wieder, wie klein und primitiv euer Realitätsbruchteil doch ist. Könntest du die Realität erfassen, würdest du wissen, dass ein Angriff sinnlos ist.« Die Frau hatte Motos ohnmächtigen Leib losgelassen und kam nun selbstsicheren Ganges näher. Dann hockte sie sich vor ihn hin, strich mit den Fingern über die blutbenetzte Stirn und fuhr damit zu ihren Lippen hin. Danach zog sich ihr rechter Mundwinkel ein Stück nach oben. Der Geschmack des Todes. Oder des Lebens? Manchmal, da beneide ich euch primitiveren Lebensformen. Ich konnte deine Todesangst riechen, aber nachempfinden werde ich sie wohl nie können. Sag mal, wie ist es denn so zu sterben? Du widerst mich an, erwiderte er zornig und spuckte ihr ins Gesicht. Aber außer einem erneuten Zucken des Mundwinkels verzog sie keine Miene. Hass, auch ein Gefühl, das ich nicht kenne. Ich frage mich, ob ich überhaupt was fühle, aber irgendwie ist da doch etwas. Sozusagen das Gefühl, am Leben zu sein, das Lebensgefühl. Oder ist das auch nur eine Illusion, wie die Körpersprache und Mimik meines dem Menschen nachempfundenen Körpers? Wenn ich nichts fühlen kann, woher soll ich dann wissen, dass ich am Leben bin? Gibt es denn Leben ohne Emotionen? Spürt, denkt, fühlt, will, muss oder weiß ein Virus oder ein Einzeller irgendetwas? Nach einem Moment stand sie wieder auf und ging ein paar Schritte zurück. Naja, woher solltest du das auch wissen? Es ist ein Jammer, dass du mir nichts vom Gefühl des Sterbens erzählen kannst. Du bist ja dann schon tot. Also, sei auf den Tod gefasst. Verdammte Scheiße, ächzte Samuel, während er mit letzter Kraft aufzustehen versuchte. Die Flucht nach vorne war das Einzige, was ihm noch verblieben war. Aber seine geschundenen Muskeln schrien sofort unter dieser Belastung auf, dass er sich nur noch keuchend und schwitzend gerade mal auf den Beinen halten konnte. Ich muss kämpfen, sonst ist alles verloren. Ein Feuerball, die einzige Hoffnung, aber ein echt großer. Samuel schloss die Augen und konzentrierte sich auf sein inneres Mana, als ihm plötzlich ein tosendes Geräusch und eine abnormale Hitzewelle entgegenschwappte. Er riss die Lider wieder auf. Im Rande seines Sichtfeldes konnte er gerade noch die Frau durch die Luft wirbeln sehen. Sie sauste gut 20 Meter durch die Luft und prallte mit voller Wucht gegen den steilen Berghang. Erfreut und verwundert zugleich schaute er sich um. »Dein Gott ist bloß eine scheiß Maschine«, rief eine ihm wohlbekannte Stimme. Eine Stimme, die Menschen vernichten wollte, die so lange sein Feind gewesen war, die so viel Leid und Elend versucht hatte und die seinem Bruder gehörte. Uron. Bei diesen Namen schmerzten viele alte Narben in ihm. Und jetzt? Er wusste nicht, ob er sich freuen oder fürchten sollte. Also schwieg er und starrte Uron unterbrechungslos an. Uron schwieg ebenfalls. Dann kam er näher, bis er direkt vor ihm stand. Du musst von hier verschwinden. Was meinst du damit, dass Gott eine Maschine sei? Sag bloß, du hast es vergessen. Oder du hast es noch nicht richtig assoziiert. Es ist unser altes Forschungsprojekt, Global Operating Terror Transformer. Was? Das kann nicht sein. Wir hatten Gott erschaffen, um die Umweltverschmutzung zu beseitigen. Er ist das Naturkontrollsystem. In einer gewissen Weise tut er dies immer noch. Deswegen war er eines Tages einfach verschwunden, aber wir haben ihm nie die Fähigkeit gegeben, eine neue Welt zu schaffen. Er ist eine KI. Hätten wir uns ja eigentlich auch denken können. Wir haben ein Monstrum geschaffen, einen künstlichen Gott, Uron. An unseren Händen klebt das Blut von Unzähligen. Es ist schon sehr, sehr lange her, dass wir übereinstimmten. Du musst ihn vernichten. Wir werden ihn vernichten. Wir haben keine Zeit. Sie wird gleich wieder erwachen und dann solltet ihr nicht mehr hier sein. Ich dachte, sie sei tot. Nicht solange es Gott gibt. Und nun geh, befahl er Uron und schob ihn in Richtung Moto. Aber Samuel schrie vor Schmerzen auf. Warte, ich bin viel zu verletzt. Bruder, das hier ist die Welt des Manas. Hier gibt es so viel davon, dass der physische Zustand deines Leibes völlig egal ist. Beeil dich, sie wird gleich erwachen. Du kannst dich nicht so einfach abwehren. Ich werde so oder so sterben. Du weißt doch, was es bedeutet, wenn Gott erst einmal vernichtet ist. Samuel presste die Lippen zusammen und nickte mit gesenktem Blick. Dann machte er sich auf den Weg.